Abschnitt 7 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Der Jungbrunnen. Ende. Seine Hoffnung aber, am anderen Morgen, ehe er als frisch angeworbener Landsknecht mit der gesamten Heeresmacht ausmarschierte, noch einen Abschiedskuss von der Geliebten zu erhalten, ging nicht in Erfüllung. Das weichliche Fräulein ließ sich durch den Trommelschlag und das Schmettern der Trommeten im Morgenschlummer nicht stören, und wenn sie an den gestrigen Festtag zurückdachte, wiegte sie sich mehr in der Erinnerung an den Triumph, den ihre Schönheit gefeiert, als dass sie sich Sorge darüber machte, einen guten Menschen, der sich ihr ganz ergeben, vielleicht in den Tod geschickt zu haben. Ihn dagegen begleitete ihr Bild auf Schritt und Tritt, und die Hoffnung, sie zu erringen, befeuerte ihn zu den kühnsten Wagnissen. Mit dieser ausbündig schönen jungen Bürgerin konnte auch das Dorfkind Hänschen nicht entfernt den Vergleich aushalten, und er dankte seiner gütigen Patin tausendmal, dass sie ihn in den Stand gesetzt hatte, eine so stolze und überschwängliche Leidenschaft einmal zu erleben. Einstweilen freilich musste er alle Mühsal und Gefahr eines harten Feldzugs bestehen, der sich bis tief in den Winter hineinzog. Doch da er fortfuhr, Wunder von Tapferkeit zu tun, wurde er schon nach der ersten Schlacht zum Feldleutnant befördert. Nach der zweiten rückte er zum Hauptmann auf und nahm als solcher an der Belagerung der feindlichen Hauptstadt teil, die sich bis ins Frühjahr hinein hartnäckig zur Wehre setzte. Da aber gelang es unserem Jörgel, dem die Sehnsucht nach seiner Sibylla keine Ruhe ließ, durch einen tollkühnen Handstreich die Verteidiger an einem schwachen Punkt zu überrumpeln und mit seinem Fähnlein tapferer Leute in die Stadt zu dringen, so dass nicht lange nachher die Kapitulation erfolgte und hiermit der Krieg zu Ende war. Zur Belohnung für diese denkwürdige Tat wurde Jörgel am nämlichen Tage, da man den Friedensvertrag unterzeichnete, zum Obristen ernannt. Auch sandte man ihn als Überbringer der frohen Botschaft an den Landesfürsten zurück, der ihn mit allen Ehren empfing und ihm einen hohen Orden an die Brust heftete. All dieses Glück jedoch erschien ihm gering gegen die Wonne des Wiedersehens mit seiner Geliebten, die ihm noch schöner erschien, als ihr Bild ihm in seinen Träumen am Biwachtfeuer vorgeschwebt hatte. Er empfand freilich, dass sie seiner stürmischen Freude ein wenig gar zu sehr zurückhaltend begegnete, ahnte aber nicht, dass sie im Stillen bitter bereute, sich durch ihren Eid an ihn gebunden zu haben, da sein Kriegsruhm ihr wenig galt gegenüber seiner dunklen Herkunft. Statt seiner hätte sie sich nun gern mit einem ihrer Vettern vermählt, die gleich ihr den Geschlechtern der Stadt angehörten, obwohl diese geschniegelten Herrlein sich gehütet hatten, ihr seidenes Wams mit dem Harnisch zu vertauschen. So erschien sie an ihrem Hochzeitstage als eine ziemlich missmutige Braut, was jedoch jedermann zu ihren Gunsten als ein Zeichen übermäßiger jungfräulicher Züchtigkeit auslegte. Vollends aber wuchs ihre üble Laune, als ihr Eheherr, nachdem die Feste verrauscht waren und die Zeit zu ruhigen Erwägungen sich eingestellt hatte, ihr rundheraus erklärte, er werde seinen Abschied nehmen und hinfort sich einem bürgerlichen Berufe widmen. Das Elend, das der Krieg mit sich führe, der Anblick der Verwundeten, die er zu Hunderten hilflos auf der blutigen Wahlstatt habe liegen sehen, verfolge ihn jetzt noch im Traum, und alle Ehren, die mit dem Schwert zu erkämpfen seien, könnten ihm dieses Grauen nicht aufwiegen. Die junge Frau, die in ihrem Hochmut sich vielleicht dareingefügt hätte, die Gemahlin eines Generals oder Feldmarschalls zu sein, wenn diese auch keinen Adelsbrief aufzuweisen hatte, empörte sich in ihrem Innersten dagegen, einen Mann zu haben, der noch unter ihrem Vater, dem Bürgermeister, stand und als Jörgel wirklich ein bescheidenes Ämtchen erhielt mit einem Anfangsgehalt, ließ sie ihn ihren Unmut unzweideutig empfinden. Er entschuldigte diese ihre Schwäche bei sich selbst mit der weiblichen Eitelkeit, die immer dem Glanz nachstrebe, gedachte dabei freilich manchmal seiner guten, bescheidenen Hanne, die ihn um seiner selbst willen geliebt hatte. Übrigens nahm er sich in seinem Amt so wacker zusammen, dass er auch hier rasch befördert wurde und ihm die Würde des Bürgermeisters dereinst nicht entgehen konnte. Das alles aber schien auf sein Weib nicht den geringsten Eindruck zu machen. Sie betrug sich gegen ihren liebevollen Gatten, als wenn er nur ein Hausverwalter wäre, den man aus Gnaden im Dienst behalte, ließ es an scharfen Anspielungen auf seine geringe Geburt und Armut nicht fehlen und führte neben ihm ein Leben auf ihre eigene Hand, indem sie mit ihren Vettern zu Banketten und Tänzen ging, in Karussellen ritt und unsinniges Geld für Juwelen und reiche Kleider ausgab. Das alles, so tief es ihn kränkte, hätte Jörgel noch hingehen lassen und vor sich selbst damit beschönigt, dass sie von früh an, verwöhnt und meisterlos, einen Götzendienst mit ihrer eigenen Schönheit getrieben hatte. Als er aber sah, dass sie auch die beiden kleinen Mädchen, die sie ihm geboren, über ihrem eitlen Treiben vernachlässigte, und da die zarten Würmlein in einer Krankheit nur den Dienstleuten überlassen, beide an demselben Tage starben, kaum eine Träne ihnen nachweinte, vielmehr wenige Wochen später an einem rauschenden Feste teilnahm, dessen Königin sie war, da verhärtete sich in der Brust ihres Mannes das Herz gegen sie, das einst durch den ersten Blick ihrer Augen geschmolzen war, und er beschloss, eine Fessel zu zerreißen, die ihm den Lebensodem zu ersticken drohte. Also stand er am Morgen nach jener Festnacht vor Tau und Tag auf, nahm nichts mit sich als die Doppelbüchse, die er bei dem Preisschießen erhalten, und den Beutel, in dem er die damals gewonnenen Goldgulden bewahrt hatte. Und während seine Frau vom Tanz ermüdet in tiefem Schlafe lag, sagte er den Dienern, er wolle auf die Jagd gehen und werde vor dem späten Abend nicht wiederkehren. Er wandte sich aber nicht dem Walde zu, sondern schritt zum Tore hinaus, kaufte sich draußen auf einem Bauernhof ein Pferd und ritt in die Welt hinein, entschlossen, dieser Stadt und seinem Hause darin für immer den Rücken zu kehren. »Da hast du es nun weit gebracht«, sagte er bei sich selbst, »dass du nun wieder amt- und heimatlos herumirrst, und der ganze Gewinn deines neuen Lebens ist die Erfahrung, dass du durch alle Kriegs- und Friedensabenteuer nicht glücklicher geworden bist.« Und an der Seite eines vielbegehrten, glänzenden Weibes dich nach deiner guten alten Hausehre zurückgesehnt hast. Wenn du nur noch jetzt den Weg zu ihr zurückfändest, würde das vorige stille Glück sich doch nicht wieder einstellen, da du als ein frischer Mann in den besten Jahren neben dem alten Mütterchen eine sonderbare Figur machen würdest. Deine Patin, die Fee, hat dir einen schadenfrohen Streich gespielt, als sie dir deinen frevelhaften Wunsch in Erfüllung gehen ließ. Nun sieh zu, wie du ferner mit dem so unliebsam verjüngten Leben zurechtkommst. Unter solchen trübseligen Selbstanklagen setzte er seine Flucht ohne Aufenthalt fort, blieb die Nacht in einer abgelegenen Köhlerhütte und sprengte, ehe die Sonne aufgegangen war, schon wieder davon, nur bedacht, die Grenze des Landes zu erreichen, da er sich erst jenseits derselben von allen Verfolgungen sicher fühlen durfte. Er war aber erst wenige Stunden geritten, als er zu einem Schlosse kam, das einem der reichsten gräflichen Geschlechter gehörte. Der jetzige Träger des erlauchten Namens war ihm wohl bekannt, da er im Kriege unter ihm gedient und von ihm die Abzeichen des Hauptmannsranges auf dem Schlachtfeld erhalten hatte. Trotzdem wünschte er ihm nicht wieder zu begegnen, denn so sehr sich der Graf durch Tapferkeit und Feldherrngaben ausgezeichnet hatte, war er doch im Heere gefürchtet, wegen seiner grausamen Sinnesart und wilden Strenge gegen jeden, der sich das geringste Versehen zu Schulden kommen ließ. Daher erschrak der Flüchtling nicht wenig, als er den hohen Herrn vor dem Gitter seines Schlossgartens stehen sah, in Gesellschaft seiner beiden riesigen Wolfshunde, die ihm auch in der Schlacht stets zur Seite geblieben waren. Ehrerbietig den Hut lüftend, wollte Jörgel vorbeireiten. Der Graf aber rief ihn an, nötigte ihn, als einen werten Kriegskameraden abzusteigen und fragte ihn mit ungewohnter, gütiger Herablassung, wohin die Reise gehen solle. Ehe er sich recht fassen und ein unscheinbares Geschichtchen erfinden konnte, hatte der seltsam Eingeschüchterte die ganze Wahrheit gestanden und konnte schließlich seinen finsteren Zuhörer nur bitten, reinen Mund zu halten und etwaige Verfolger auf eine falsche Fährte zu schicken. Er wolle noch besser für ihn sorgen, versetzte der Graf, indem er seinen langen, schwarzen Bart zerzauste. Vor einer Stunde habe er seinen Verwalter weggejagt, der sich als einen ungetreuen Knecht erwiesen. Nun schlage er Jörgel vor, in dessen Stelle einzutreten, nur bis ich etwas Besseres für ihn fände. Die großen Güter, die zu dem Schlosser gehörten, würden ihm keine übermäßige Mühe machen, da sie durch Pächter bewirtschaftet würden, auf die der Verwalter nur ein scharfes Auge zu haben brauche. So bleibe diesem Muße genug, in den ausgebreiteten Waldungen dem Jagdvergnügen nachzugehen, was einem so trefflichen Schützen doch wohl verlockend sein werde. In dieser Stellung habe er von seiner verlassenen Gattin nichts zu befürchten, die sich ohnehin nach Art eitler und herzloser Weiber in ihrer Strohwitwenschaft bald zu trösten wissen werde. Ohne Jörgel nur eine kurze Bedenkzeit zu lassen, nahm er ihn bei der Hand und führte ihn wie einen überrumpelten Kriegsgefangenen durch das eiserne Tor, das er hinter ihnen verschloss. Dann rief er mit einem silbernen Horn, das er umhängen hatte, seine gesamte Dienerschaft und die leibeigenen Knechte aus den Wirtschaftsgebäuden und Ställen zusammen und stellte ihnen unter einem fremden Namen den Ankömmling als den neuen Verwalter vor, dem sie den unbedingtesten Gehorsam zu leisten hätten. Jörgel wusste nicht recht, ob er wache oder träume, als er in seinem Häuschen neben der Gärtnerwohnung sich endlich allein fand. So ehrenvoll und für seine Sicherheit ersprießlich dieser Zufluchtsort erschien, so hatte sich doch seine alte Abneigung gegen den Schlossherrn sofort wieder geregt, und etwas in ihm raunte ihm zu, dass es auch mit dieser Herrlichkeit nicht allzu lange dauern werde. Sein Amt freilich erwies sich leichter, als er sich's vorgestellt, da alle, mit denen er zu tun hatte, vor dem Grafen wie vor dem bösen Feinde zitterten und in knechtischer Furcht sich befleißigten, ihre verfluchte Schuldigkeit zu tun. Das aber hatte auch zur Folge, dass eine schwere, drückende Luft wie ein graues Gewölk über dem ganzen weiten Gebiete hing, nirgend unter den Feldarbeitern ein lautes Lachen oder munteres Singen sich vernehmen ließ und die Leute mit schiefen Blicken umeinander herumgingen, als argwöhne ein jeder in seinem Nächsten einen Aufpasser und Angeber im Dienste des Schlossherrn. Auch die Namen der Gräfin sprachen die Diener untereinander nur mit scheuen Mienen aus, so dass Jörgel, der die junge Frau viele Tage hindurch nur selten und von fern, etwa auf ihrem Balkone erblickte, nicht anders dachte, als dass auch sie ein strenges, mitleidloses Hausregiment führe. So war er nicht wenig überrascht, eines Morgens, da er früher als sonst aufgestanden war, zwischen den Taxuswänden des Ziergartens einem sanften, blassen Frauenbilde zu begegnen, das seinen bescheidenen Gruß mit einem lieblich traurigen Lächeln erwiderte. Er wagte aber nicht, das Wort an sie zu richten, auch nicht an den folgenden Morgen, wo er sich's angelegen sein ließ, sich ihr wieder in den Weg zu stellen. Nur das holde junge Gesicht zu sehen, trieb es ihn immer unwiderstehlicher, und eines Morgens wagte er endlich, ihr einen Strauß der schönsten Rosen anzubieten, den er sorgfältig zusammengestellt hatte. Sie dankte ihm errötend, blieb bei ihm stehen und wechselte einige freundliche Worte mit ihm, deren weicher, dunkler Klang ihm das Herz höher schlagen machte. Als sie ihn dann aber mit einem huldvollen Neigen des blonden Hauptes verabschiedet hatte, sah er den alten Gärtner auf sich zukommen mit einer so wunderlich aufgeregten Miene, dass er sich schon auf eine Scheltrede wegen der entwendeten Rosen gefasst machte. Der Alte aber zog ihn erst, ohne ein Wort zu sagen, in seine Stube, verschloss dort Tür und Fenster und eröffnete ihm dann, dass er ihn dringend warnen müsse, sich je wieder eine solche Freiheit der Herren gegenüber herauszunehmen. Wegen einer ähnlichen, nicht bedenklicheren Huldigung sei sein Vorgänger Knall und Fall entlassen worden. Denn der Graf gebärde sich bei dem geringsten Vorfall, der seine Eifersucht reize, wie ein Rasender, halte seine unglückliche Gemahlin über Tag in ihren Zimmern eingeschlossen wie ein Vögelchen im goldenen Bauer und würde ihr auch die kurze Freiheit in den frühen Morgenstunden nicht gönnen, wenn er nicht täglich um Mitternacht sinnlos berauscht sein Lager suche und den bleiernen Schlaf erst abschüttle, wenn die Sonne schon hoch am Himmel stehe. So sei die arme Gräfin eine rechte Kreuzträgerin, auch munkele man, dass sie ihrem Gemahl ohne Liebe ihre Hand gereicht habe, von den ehrgeizigen Eltern dazu gezwungen, die ihrem schönen, aber mitgiftlosen Kinder eine glänzende Versorgung zu verschaffen gewünscht hätten. Diese Eröffnungen hörte der ritterliche Jörgel in wachsender Empörung mit an. Den Zweck aber, den der besorgte Alte im Auge hatte, ihn vor der Rache des Grafen zu warnen, falls ein diensteifriger Späher jemals einem verbotenen Verkehr mit der armen Gefangenen auf die Spur käme, erreichte er nicht. Vielmehr ging ihr Bild mit dem schwermütigen Blick und scheuen Lächeln ihm überall nach, und der Tag dünkte ihn verloren, den er nicht damit begonnen hatte, sie ehrerbietig zwischen den Blumenbeeten und Springbrunnen zu begrüßen und ein flüchtiges Wort von ihren Lippen zu aschen. Vergebens zersann er sich den Kopf, wie er ihr helfen, ihre Haft erleichtern oder gar sie befreien könne. Das aber schien für immer hoffnungslos, so wild er die Fäuste ballte und mit den Zähnen knirschte, wenn sie ihm wieder einmal begegnet war, die Spur ihrer heimlichen Tränen noch an den langen Wimpern. Nun aber geschah es eines Morgens, dass er sie in fassungslosem Weinen betraf, dass zu verbergen sie nicht die Kraft hatte. Lebhafter, als er sonst gewagt hatte, näherte er sich ihr und bat sie mit leiser Stimme, ihm die Ursache ihres Grams zu offenbaren und über seine treuen Dienste zu verfügen, wenn ihr irgendetwas zu ihrem Frommen zu tun vermöchte. Sie hatten sich zwischen hohen, dichten Fruchtspalieren getroffen, wo kein Späherauge vom Schloss aus sie erreichen konnte. Da war es, als ob sein warmes Mitgefühl ihr die letzte eigene Kraft erschütterte. Sie wankte nach einer Bank, die im Schatten stand, ihr Tüchlein vor die Augen gedrückt, ihr Fuß aber strauchelte und sie wäre umgesunken, wenn er sie nicht mit seinen starken Armen umfasst und nach der Bank geführt hätte. Da ließ er sich neben ihr nieder, und da sie fortfuhr, fassungslos zu schluchzen, umfing er sie wie ein weinendes Kind, flüsterte ihr die zärtlichsten Trostworte ins Ohr und drückte seine heißen Lippen wieder und wieder an ihre feuchte Schläfe und Wange. Das brachte sie endlich so weit zur Besinnung, dass ihre Tränen zu fließen aufhörten und sie entschieden, aber nicht unfreundlich, seine stürmischen Liebkosungen abwehren konnte. Als er dann aber vor ihr auf die Knie sank und um Verzeihung für seine Kühnheit flehte, versuchte sie durch Tränen ihn anzulächeln und ihn vor allem aus seiner demütigen Stellung wieder emporzuheben. Sie stand dann auch auf, und indem sie langsam ihren Weg fortsetzte, gestand sie ihm den Grund ihres leidenschaftlichen Jammers. Ihr Gemahl hatte sich in der wilden Weinlaune auf einen blinden Verdacht hin an ihr vergriffen, sie an ihren blonden Haaren gepackt und gedroht, ihren weißen Hals mit dem Tischmesser zu durchbohren, wenn sie nur um Haaresbreite ihren Pflichten untreu würde. Nun werde er freilich, sobald er seinen Rausch ausgeschlafen, vor sich selber all seine rasenden Worte und Taten verleugnen, aber nicht schütze sie vor der Wiederholung solcher Auftritte, die endlich einmal einen blutigen Abschluss finden würden, denn sie habe keinen Retter und Freund, sie aus diesem schmachvollen Kerker zu erlösen. Ob sie ihn nicht einer solchen Tat fähig und würdig halte, fragte Jörgel, der bei ihrer Erzählung abwechselnd rot und bleich geworden war. Und da sie nicht gleich antwortete, sondern ihn prüfend ansah, fasste er sich ein Herz, ihr seine tiefe, glühende Hingebung zu gestehen und sich hoch und heilig zu verschwören, Leib und Leben an ihre Rettung zu wagen und keinen anderen Lohn zu begehren, als den sie selbst in ihrer Güte und Gnade ihm gönnen wolle. Dieses schrankenlose Bekenntnis hatte die Tränen der holden Frau vollends getrocknet und ihr Gesicht in tiefe Glut getaucht. Sie gestand ihm nun ihrerseits mit stockenden Worten, dass sich eine zarte Neigung für ihn vom ersten Begegnen an in ihr geregt habe. Auch sei sie überzeugt, niemals einen treueren Freund besessen zu haben und wolle nicht zaudern, sich seinem Schutz für immer anzuvertrauen. Dies aber müsse ohne Verzug ins Werk gesetzt werden, da sie keine Stunde mehr ihres Lebens sicher sei. Wenn es ihm daher ernst damit sei, sich ihres unglücklichen Lebens hochherzig anzunehmen, so möge er über Tag die Mittel und Wege dazu ersinnen, um Mitternacht aber sich in der Halle des Erdgeschosses einfinden, zu der sie den Schlüssel ihrem schlafenden Gemahl entwenden werde. Das Weitere überlasse sie ihm und dem barmherzigen Gotte, der seine Hand über der verfolgten Unschuld halten und ihre Flucht und Erlösung aus unerträglichen Banden gelingen lassen werde. Hierauf verließ ihn die Gräfin, nachdem sie ihm noch einen innigen, glückverheißenden Blick zugeworfen hatte. Er aber dünkte sich im siebenten Himmel, dass er nun ein so heldenmütiges Abenteuer bestehen und einen Preis davontragen sollte, der kaum in seinen verwegensten Wünschen ihm vorgeschwebt hatte. So verbrachte er den Tag in einem wonnigen Taumel, so dass seine Untergebenen sich zuraunten, er müsse schon am Morgen sich in einem feurigen Wein übernommen haben. Doch so sehr sein Herz schwärmte, blieb doch sein Kopf bei klarer Besinnung. Er bereitete alles und jedes umsichtig vor, was zu der nächtlichen Flucht vonnöten war, bestellte im nächsten Dorf, unter dem Vorgeben, es handle sich um eine Reise im Dienste des Grafen, ein rasches Fuhrwerk, ordnete die Bücher, in denen er Rechenschaft über seine Geschäftsführung abzulegen hatte, und erwartete dann mit fiebernder Ungeduld die Mitternacht. Als die Stunde endlich geschlagen hatte, schlich er durch die stürmische Nacht, die ihm für sein Vorhaben willkommen war, seine Doppelbüchse umgehängt und das Weidmesser im Gürtel nach dem Schlosse. Und da er durch die Glastür der unteren Halle einen schwachen Lichtschein gewahrte, der ihm anzeigte, dass die Gräfin ihn dort schon erwarte, klinkte er hastig auf und trat hinein. So beherzt er aber war, erschrak er doch gewaltig, als aus dem Sessel neben dem Eichentisch, auf dem das Lämpchen brannte, statt der Erwarteten sich die hohe, dunkle Gestalt des Grafen erhob, zugleich mit ihm seine beiden Hunde, die ein dumpfes Knurren hören ließen, sich aber auf einen Zuruf ihres Herrn gehorsam niederlegten. Einen Augenblick standen die beiden Männer sich schweigend gegenüber. Dann sagte der Graf mit ganz gelassener Stimme: »Ihr sucht meine Frau, Herr Verwalter. Sie wird sehr bedauern, dass sie verhindert ist, euch zu empfangen. Auch mir ist es unlieb, statt ihrer mit euch verhandeln zu müssen. Doch werde ich mich kurz fassen, wenn ihr so gütig sein wollt, mir zu sagen, ob ihr vorzieht, dass ich Tyras und Tiger auftrage, euch zu begrüßen, wie ihr es verdient, oder? Und hier hob er eine lange Reiterpistole, und die verhaltene Wut brach plötzlich auch in seiner Stimme aus. Oder ob ich euch über den Haufen schießen soll, wie einen tollen Hund? Eins wie das andere, versetzte Jörge, der seine Kaltblütigkeit wiedergewonnen hatte, würde einem Manne wohl anstehen, der seinen adligen Namen so sehr entehren kann, dass er eine wehrlose, unschuldige Frau misshandelt. Ich gebe euch aber zu bedenken, Herr Graf, dass die Sache nicht so einfach ist und nicht so glatt abgehen möchte, wie ihr glaubt. Ihr würdet, auch wenn ihr die Hunde auf mich hetztet und zugleich Feuer gäbt, doch vielleicht den Kürzeren ziehen, da das Zielen im Finstern immer unsicher bleibt und in jeden meiner Büchsenläufe eine Kugel und ein scharfes Messer in meinem Gürtel steckt. Wenn also noch ein Rest von Kavaliersehre in euch wohnt und ihr euch erinnert, wie zwei Feinde, die beide Waffen tragen, einen solchen Handel auszumachen pflegen, so kommt ins Freie, wo der Lärm unseres Kampfes den Schlaf der Schlossherren nicht stören wird. Der Graf schien einen Augenblick zu sinnen. Dann lachte er laut auf. »Um diesen Schlaf brauchtet ihr nicht besorgt zu sein«, sagte er, »aber gleich viel. Da ihr Soldat gewesen seid, will ich es übersehen, dass ihr keinen ebenbürtigen Gegner stellt und ich euch züchtigen könnte wie einen leibeigenen Knecht. Also kommt und machen wir rasch ein Ende.« Er schritt zu der offenen Glastür, die Hunde immer an seinen Fersen, und wollte Jörgel den Vortritt lassen, was dieser argwöhnisch verweigerte. Dabei brütete er über dem hingeworfenen Wort, dass der Schlaf der Gräfin nicht gestört werden könne, und ein Schauder überlief ihm bei dem Gedanken an die furchtbarste Deutung. Der Graf aber ließ ihm nicht lange Zeit zu der Frage, die ihm schon auf der Zunge schwebte. Als sie zu einem Platz gekommen waren, denen weiter runde, uralte Ulmen umstanden, hielt jener an und sagte, »Hier! Die Weite dieses Kreises wird gerade genügen«, und der Schein, den der Sternenhimmel durch die Wipfel hereinwirft, erlaubt euch zu zielen, wie wenn ihr nach der Scheibe schösset. Dort ist euer Platz und hier der meine. Damit ihr seht, dass ich als Kavalier an euch handle, überlasse ich es euch, bis drei zu zählen. Kuschtyras, was sich hier zuträgt, geht dich nichts an. Er stellte sich an den bezeichneten Baum, während sein Gegner den Platz durschritt. Als jener drei rief, hoben beide die Waffen. Aber nur ein Schuss flammte auf aus der Mündung der Pistole. Die Büchse hatte versagt. Der sie abgeschossen, lag hingestreckt am Fuß des dunklen Baumes, während sein Blut aus einer klaffenden Wunde im Schenkel in den Sand rieselte. »Gute Nacht, tapferer Ritter«, hörte er den Grafen höhnen. »Diesmal schenke ich euch euer armseliges Leben, da euch fortan wohl die Lust vergehen wird, geknechtete Edeldamen aus ihrem Kerker zu befreien. Ihr werdet besser tun, für den Rest eures Lebens euch einer Krücke zu bedienen, als euch mit einem Jagdgewehr herumzutreiben, das seinen Dienst versagt, wenn ihr es am nötigsten hättet. Lebt wohl und grüßt mir eure alte Frau. Hierher, Tyras, Tiger!« Und mit einem schallenden Gelächter, das das Geheul der beiden Rüden noch übertönte, verschwand die finstere Gestalt zwischen den schwarzen Schatten der hohen Bäume. Der so schmählich Besiegte aber lag in der traurigsten Verfassung des Leibes und der Seele auf dem feuchten Kiesgrund und verwünschte die Stunde, die ihn in dieses Schloss geführt, ja sein ganzes verjüngtes zweites Leben mit all seinen süßen und bitteren Ereignissen. Die Schmerzen in seinem zerschossenen Bein, die immer heftiger wurden, und das strömende Blut aus der Wunde ließen ihm keinen Zweifel, dass es mit ihm zu Ende gehe. Und nun sollte er dahinfahren mit dem marternden Bewusstsein, den Tod einer edlen Frau verschuldet zu haben. Denn wenn ihr Gemahl sie nicht in der ersten Wut erwürgt hatte, würde er nicht verfehlen, durch verschärfte Haft und neue Misshandlungen ihr klägliches Ende herbeizuführen. Und er, Jörgel, hatte diese Frau nicht einmal wahrhaft geliebt, sondern sich nur durch ihr Unglück rühren und durch den stolzen Gedanken, den Ritter einer hochgeborenen Dame zu machen, verblenden lassen. Geliebt? Das empfand er jetzt wie nie zuvor. Hatte er nur seine gute, bescheidene kleine Frau. Und die war nun fern von ihm, wenn er jetzt den letzten Odem aushauchte. Und er konnte ihr nicht mehr danken für alles Liebe und Gute, das sie ihm in seinem ersten Leben angetan, und sie um Verzeihung bitten, dass er ohne sie die Reise nach dem Jungbrunnen angetreten hatte. »Oh, Hanne«, rief er mit einem tiefen Seufzer, »wenn die gütige Fee, meine Patin, dich nur auf eine kurze Frist zu mir führen könnte, dass ich deine Stimme noch einmal hörte, deine Hand in meiner hielte und dann einschliefe, in der tröstlichen Gewissheit, dass diese liebe Hand mir die Augen zudrücken werde.« Da hörte er dicht neben sich sagen, »Was redest du für wunderliches Zeug, Jörgel? Ich bin ja hier bei dir, ohne dass deine Patin dazu nötig ist. Und statt dir die Augen zuzudrücken, solltest du sie lieber endlich aufmachen. Weißt du, wie spät es ist? Bis an den hohen Tag hast du geschlafen auf die magischen Tropfen. Und wenn dich die Schmerzen im Bein nicht geweckt hätten, schliefest du wohl noch? Jetzt aber ist's endlich Zeit, dich herauszumachen. Es ist ja Sonntag. Unsere Marie kommt mit den Kindern zu uns heraus, bei uns zu essen. Hast du das ganz vergessen? Und ihr Mann hat gerade noch vorhin einen Hasen geschossen, den er uns in die Küche geliefert hat. Was starrst du mich so an? Sind dir am Ende die Tropfen zu Kopf gestiegen?« Jörgel hatte sich im Bett aufgerichtet und arbeitete heftig daran, zur Besinnung zu kommen. »Also das war der Schuss und die Pistole des Grafen«, murmelte er vor sich hin. »Und die Wunde im Schenkel. Ist das wirklich nur meine alte Gicht?« »O Frau, ich hätte nie gedacht, dass mich so freuen könnte, das verwünschte Zwicken und Reißen im Bein zu fühlen, wenn nur meine alte Frau und keine junge Gräfin neben mir steht. Lass dich anschauen, Alte. Ich kann dir sagen, Hänschen, dass du mir heute gerade so hübsch vorkommst wie vor 40 Jahren, wenn du auch nicht so goldene Haare unter der alten Haube hast wie meine zweite Frau Sibylle, geborene Feingold. Und nun sage mir, dass du mir all meine schlimmen Seitensprünge und Treuebrüche verzeihst. Und zum Zeichen der Versöhnung gib mir einen Kuss, der mich mehr beglücken wird als die Küsse der blassen Gräfin.« »Heiliger Gott«, rief die alte Frau, indem sie sich mit halbem Widerstreben von ihrem alten Manne herzen und küssen ließ. »Ich glaube wahrhaftig, Alter, du bist närrisch geworden. Du treibst es ja so toll und töricht wie in unserer Brautzeit, als wärest du wirklich in den Jungbrunnen gestiegen, von dem deine Frau Pate dir vorgefaselt hat.« Da gab Jörge sie frei und erwiderte mit einem feinen Lächeln, indem er sein schmerzendes Bein streichelte. »Ja, Hänschen, ja, Mütterchen. Allerdings habe ich das Zauberwasser an meinen alten Gliedern gespürt, aber nicht zu meinem Schaden, denn geheilt hat es mich von meiner Narrheit, wofür ich meiner Patin ewig dankbar sein werde. Wie das aber zugegangen, will ich dir erzählen, wenn wir mit den Kindern den Hasen verspeisen. Denn es kann auch anderen zu Nutz und Fromm dienen, die damit unzufrieden sind, dass jedes Alter seine eigene Plage hat und nicht wissen, dass man Gott danken soll, wenn einem endlich die Gicht nur in den Gliedern sitzt und nicht als nagendes Weh im Gewissen.« Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im November 2024.